Predigt-Offenbarung. Without the Holy Spirit, there is no revelation. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Offenbarung. Jesus said that the Holy Spirit will come and reveal things to us. Der Heilige Geist hat gesagt, dass er kommen wird und uns Dinge offenbaren wird. He will reveal Christ to us. Er wird uns Christus offenbaren. And we know that the Holy Spirit never lies. Wir wissen, dass der Heilige Geist niemals lügt. And he will never use lies to. He will never operate in lies in our life. Und er wird niemals Lügen nutzen, um uns zu führen. And that is why he wants us to be telling one another the truth of Christ. Deswegen will er auch, dass wir einander die Wahrheit offenbaren, Christus. And because the truth that you tell your neighbor, your brothers and sisters, that you are telling yourself, is what the Holy Spirit will use to now. That he will now reveal Christ himself to you. Und die Wahrheit, die du nutzt, um deine Gedanken zu erneuern, ist die Wahrheit, die er nutzen wird, um sich selbst zu offenbaren. Last Sunday we studied understanding the kingdom. And today we will study understanding Christ's message. Heute geht's darum, die Botschaft von Christus zu verstehen. You see, understanding his message. Seine Botschaft verstehen. His message is his doctrine. Seine Botschaft ist seine Lehre. You know, his doctrine was so different. Seine Botschaft war so anders. His message was so different. Seine Botschaft war so anders. Different from any message in this world. Anders von jeder anderen. You know, there are messages here on earth. Es gibt Botschaften hier auf Erden. You see, different religion, they have their own messages. Verschiedene Religionen haben auch verschiedene Botschaften. You know, Jesus Christ, he have a special message that no one could understand. It was so hard to understand. Aber Jesus Christus hat eine besondere Botschaft, die schwer zu verstehen war. He said he was going to destroy his enemy, but he never come with missile. But he said his enemy are going to be destroyed. And he really destroyed them. Seine Feinde werden zerstört, aber er ist nicht mit Waffen, natürlichen Waffen gekommen. He said he was going to love his enemy. Er hat gesagt, er wird seine Feinde lieben. No matter what. Egal was. And he loved them and he gave them himself. Und er hat sie so sehr geliebt und hat sich sogar selbst für sie hingegeben. What this world can never do. Etwas, was diese Welt niemals tun könnte. Praise the Lord. Halleluja. A whole God's blood. Ein ganzer Gott. Was shed for you and me. Das Blut von Gott, vom allmächtigen Gott, wurde für dich vergossen. You know, the natural man can say, I want to share my blood. Der natürliche Mensch kann sagen, ich will mein Blut opfern. You see, but you cannot compare it to God's blood. Aber du kannst es nicht vergleichen mit Gottes Blut. That's what made Jesus so different. Und das macht Jesus so einzigartig. And that's why if you cannot see him as God. Dass wenn du ihn nicht als Gott siehst, verschwendest du deine Zeit. Praise the Lord. Halleluja. If you cannot see him as God. Wenn du ihn als Gott nicht sehen kannst, you will see him how religious people see him. Wirst du ihn so sehen, wie religiöse Leute ihn sehen. You know, they never see him as God. Sie sehen ihn niemals als Gott. You see, they see him as a prophet, a good man. Sie denken, er ist ein Prophet, ein guter Mensch. That they have for him. You know, praise the Lord. Halleluja. If you see him as God, wenn du ihn als Gott siehst, and if you surrender to him, und du dich ihm hingibst, he will become your father. Wird er dein Vater sein. Christ's kingdom is Christ's message. Das Königreich von Christus ist die Botschaft von Christus. Christ's message must be studied. Die Botschaft von Christus muss studiert werden. It must be understood. Sie muss verstanden werden. And it must be experienced. Und sie muss erfahren werden. You see? It must be studied. Es muss studiert werden. It must be understood. Verstanden werden. It must be experienced. Und auch erfahren. But without the Holy Ghost. Aber ohne den Heiligen Geist. You see, these three can never happen in your life. Können diese drei in deinem Leben niemals passieren. To be able to study him. in der Lage, ihn zu studieren. You see, to study the message. Die Botschaft zu studieren. You need the help of the Holy Spirit. Dafür brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes. The Holy Spirit is to help you to study. Der Heilige Geist muss dir helfen, ihn zu studieren. And to understand it, you need the Holy Ghost. Um das zu verstehen, brauchst du den Heiligen Geist. Then to experience Him. Und ihn erfahren. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You see, to experience Christ. Um Christus zu erfahren. You need the help of the Holy Ghost. Brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes. And without understanding him, und ohne ihn zu verstehen, you cannot experience him. Wirst du ihn nicht erfahren können. You know that you can never experience what you don't, what you can, what you do not understand. Du kannst das nicht erfahren, was du nicht verstehst. There is knowledge in Christ's kingdom. Es gibt Wissen im Königreich von Christus. And the success in the kingdom of Christ demands knowledge of his secret. Der Erfolg im Königreich Gottes ist abhängig von dem Wissen, den du über seine Geheimnisse, seine Offenbarung hast. You know, if you are born into a kingdom, wenn du in ein Königreich geboren there bist, is a secret in that kingdom, gibt es ein Geheimnis in diesem that Königreich, you have to know, was du erkennen musst. You see, that can, that is your victory. Was dein Sieg ist. You see, if you are in that kingdom without knowing that sources, without knowing the secret of that kingdom, you see, the principle of that kingdom, you can never have a good success. Wenn du nicht die Prinzipien von dem Königreich Gottes kennst, dann wirst du auch nicht Erfolg haben im Königreich Gottes. You know, God revealed his mystery to us. Gott hat uns, seinen Kindern, seine Geheimnisse offenbart. And it's so difficult to understand. Und es ist schwierig zu verstehen. You know why? Wisst ihr wieso? Because it's so simple. Weil es so einfach ist. You know, the world today, we are used to difficult things. Die Welt, die Menschen sind an schwierige, anstrengende Dinge gewöhnt. You know, going to a job Monday to Friday, every day. Montag bis Freitag, jeden Tag. From morning to evening, you know how difficult it is. Morgens bis abends, wisst ihr, wie schwierig das ist? You know what is telling in your body. Was ist was dein Körper für Energie hat. How your body, you see, is receiving the blow. Wie dein Körper das angreift und wie ihn das mitnimmt. So hard. Es ist schwierig. You know, to study and study and not become a doctor, a lawyer, oder also studieren, or whatever. Studieren, you know how hard it is. Wisst ihr, wie schwierig das ist? But the secret of the kingdom, aber das Geheimnis vom Königreich, that God gave us, was Gott uns gegeben is hat, so easy, ist so einfach, that no one can even believe it. Dass jemand es glauben kann. Too easy. Es zu it's like to be born again. So wie wiedergeboren. You know, it's so easy. Wisst ihr, es ist so einfach. And that's why people cannot believe you today. Deswegen können Leute es nicht you glauben. Pray the prayer. Your name is written in heaven. That's all. Und dein Name ist geschrieben im Himmel. Das reicht. Because you know this world. You see, if you're for your name, if it is this world system, for your name to be there, you have to suffer. Müsstest du so viel tun, damit dein Name dort geschrieben ist. Du müsstest so viele Dokumente und Sachen eingeben, einscannen, schicken, E-Mails schicken, alles machen, damit dein Name dort steht. But doctor, I've just experienced something. I've just experienced Nigeria's visa to get just to visit Nigeria. It's as if you are going to visit heaven. Praise the Lord. Hallelujah. My God. So difficult. Das ist so schwierig. So hard. The death of Christ is so simple. Aber das von Christus ist that no one can believe it. It's too simple. It's too easy to believe. Es ist zu schwierig, es zu verstehen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, one of the mystery. Eine der Geheimnisse. Joshua 1. Joshua 1. Joshua 1. Joshua 1. He said, meditate in my word both day and night. Tag und Nacht sollen wir über sein Wort nachdenken. That's how we are going to have. Und so werden wir Erfolg haben. You know that is so simple. Wisst ihr, dass das so einfach ist? Just to meditate in my, meditate on Christ. Über Christus nach. Allow Christ to be your meditation. Zulass, dass Christus unsere, just think of him. Unser Fokus. Allow him to not be in your mind. Zulass, dass in deinen Gedanken. And not you see all these irrelevancies to be there. Und nicht so unnötige Dinge. Allow Christ to not replace. Das ersetzen, was der Teufel da steht. He said that is how. You see, one of the secrets. I just revealed one of the secrets. Das ist einer der Geheimnisse. Praise the Lord. Hallelujah. You see, let us go there. Amen. Joshua 1. Amen. Amen. Joshua. Praise the Lord. Hallelujah. The secret of his kingdom, he revealed all to us in his word. Das Geheimnis seines Königreiches, er hat uns alles in seinem Wort offenbart. Jesus said that the Holy Ghost will come and reveal everything to us. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen und uns alles offenbaren. Now, after the death of Moses, from verse 1, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I have given them to them, the land, but they were not there yet. But he said, go there. Gesagt, ich habe euch das gegeben, geht dorthin, obwohl er das, ihnen das, wo sie noch nicht im Land waren. He has given you that victory. Er hat diesen Sieg schon gegeben. Praise the Lord. Halleluja. You see, you might not be seeing it with your naked eye. Vielleicht siehst du es mit deinen physischen Augen nicht, aber du hast es schon. Said, das ist das, was sein Wort sagt. Amen. It's every place that your soul or the soul of your foe shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. You know, God is the same yesterday, today, Gott ist derselbe gestern, heute und immer. He was with Moses. Er war bei Mose. He was with Joshua. War bei Joshua. He's today with you. Und er ist auch bei uns, praise bei dir. The Lord. Halleluja. You see, he never changed. Er verändert he sich said, nicht. I am that I am. I change it now. Ich bin der, der ich bin. Und ich verändere you mich know, nicht. You know, even... Praise the Lord. Halleluja. If you follow... If you listen to him and hear his voice... Wenn du ihm zuhörst und seiner Stimme gehörst... Ist er der gleiche? He is still the same. Er ist immer noch der you gleiche. Know, he was with Moses. Er war mit he Mose. Was with Joshua. Er war bei Joshua. He's still there for us und er ist today. Noch da für uns. He never changed. Er Amen. Verändert sich nicht. Amen. Verse 4. From the wilderness and the Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea, to where the going down of the sun shall be your coast. Verse 5. There shall not any man be able to stand before thee. You know, just write your name there, please. Schreib einfach deinen Namen da rein. Write your name. Schreib deinen Namen da rein. Write your name there. Schreib deinen Namen da rein. There, all this, they are speaking to you today. Alles. Sprich zu dir heute. Remember, he told Joshua. He said, as I was with Moses, so also I will be with you. Er hat zu Joshua gesagt, so wie ich bei Mose, werde ich auch bei dir sein. And so also he's with us und so today. Ist er auch mit uns. Praise the Lord. Halleluja. There shall not any man be able to stand before thee all the days of your life. As I was with Moses, so will I be with thee. Can you see it? He's not a partial God. Er ist kein parteiischer Gott. You see, he's not a God that people you don't even understand where he's going, where he's coming. He will always reveal himself to you fully. Er wird sich dir immer vollkommen offenbaren, wenn du es willst. We always want you to understand him. Und er wird auch wollen, er will auch von dir verstanden you werden. See, all this, everything here, all these promises, also die Versprechen sind für uns heute. As he was with Moses. So wie er bei Mose war. And it was now the time of Joshua. He was with Joshua. War er bei Joshua. And now today is und our time. Heute ist es unsere Zeit. And Jesus said, greater what you are going to do. Und Jesus sagt, größere Werke werdet ihr tun, weil ich zu meinem Vater gehe. It's not, he is still the same. Er ist immer auch der gleiche. Er verändert Amen. Sich nicht. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 5. Vers 5. Joshua 1, verse 5. About to help us to read. Verse 5. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. You know, this verse very word, this very thing that I will not fail thee, nor forsake thee. It's in Hebrew 13, verse 5. Let us go to Hebrew 13, verse 5. Dieser Vers ist auch in Hebräer 13, 5. Hebrew 13, verse 5. Hebräer 13, 5. He said, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. Be content with Christ. Sei zufrieden mit Christus. That's the meaning. Be content with Christ. Sei zufrieden mit Christus. For he has said, I will never leave thee, nor forsake thee. You see, the same word that God the same words that God told Joshua. Die gleichen Worte, die Gott zu Joshua gesagt hat. Jesus also revealed to us sind auch die Jesus uns heute offenbart. He will never leave us. He will never dass er uns niemals alleine lassen wird. I will not fail thee. Ich werde dich nicht aufgeben. Nor forsake thee. Dich niemals verlassen. You will never fail. Du wirst niemals versagen. Hmm. Or be rejected. Oder verlassen sein. You know, people can reject you. Leute können dich verweigern. They can even want to run away from you. Sie wollen dich sogar meiden und vor because dir, sich vor dir verstecken. You know, they are blind. Weil sie blind sind. The Bible said the God of this world blinded. Die Bibel sagt, der Gott dieser Welt hat sie verblendet. They have been blinded by the God of this world. Sie wurden verblendet beim Gott dieser Welt. That's why they cannot even see you. Deswegen können sie euch nicht sehen. And that's why they cannot see the Christ in you. Sie können Christus in euch nicht sehen. But you can see the Christ aber in du you. Siehst Christus in dir. You can know who you are. Du weißt, wer du bist. You know who you are. Du weißt, wer just du bist. Leave there. It's a matter of time they will come to you. Deswegen lass dich nicht davon stören. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie dich wieder aufsuchen. And don't be angry with them also. Und sei auch nicht wütend auf diese Leute. Praise the Lord. Halleluja. You see, don't pity them because you know they are just obeying Satan. Weil sie dem Teufel gehorchen. You see, they are obeying Satan. Sie gehorchen dem Teufel. I'll be praying for them. Und bete für sie. You see, and you know, anytime they come to you, wenn sie zu dir kommen, be there for them with Christ. Sei da für sie, aber mit Christus. You see, with Christ. Mit Christus. And not what they want to nicht hear, mit dem, was but sie hören wollen. Christ have given you to always give them. Sondern was Christus dir gegeben hat, was du ihnen weitergeben sollst. Praise the Lord. Halleluja. He said, be strong and of good courage. Verse 6. Vers 6. Be strong and never give up. Seid stark und gib nicht auf. No matter how they hate you. Egal wie sie dich hassen. Can you get it? No matter how they reject you. Egal wie sehr sie dich you see, because they are going to reject you, there is going to be problem. Es wird Probleme geben. The Bible did not say there will not be problem. Die Bibel sagt nicht, dass es keine Probleme gibt. Having Jesus does not mean there is no problem. Jesus zu haben bedeutet nicht, problemlos zu leben. In John 16, he himself said it. He said in the world you will have problem, you will have tribulation. Er sagt es selber in Johannes 16, auf der Welt werden wir Probleme haben. But be of good cheer. Aber seid getrost. Before the problem, you already have it. Vor dem Problem haben wir remind yourself always. Erinnere dich daran. Before the problem, vor dem Problem, you are already a winner. Bist du schon ein Gewinner. Even before you write the exam. Aber schon bevor du die Prüfung schreibst. Isn't that wonderful? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Be strong and of good courage. Sei stark. Good courage. Have good courage. Sei mutig. Never give up. Gib nicht auf. Never even for the more they hate you, the more you love Christ. Umso mehr sie dich hassen, umso mehr sie dich hassen. Because you know, let your hatred push you further to Christ. Weißt du, was ihr hasst? Dich mehr zu Christus bringt. Satan will be tired. Und der Teufel wird es satt haben. You see, you know, once he sees that the more he made them to even reject you, to run away from you, the more you pull, you just, it's like a man of God. He said, when he was in Vietnam. Mein Gott hat gesagt, als in Vietnam war. He said, im Vietnamkrieg. He was like outcast. Er war wie ein Außenseiter. Because of Jesus. Wegen Jesus. Because of his relationship with Christ. In seiner Beziehung mit Christus. He said once he come into the camp that or the enter bus that they are going to anywhere. He said all of them, if he come into the bus, all of them will just run away from him and pack and go and sit down the another side. They will just leave him alone on the other side. Dass er ständig ausgegrenzt worden ist und auch wenn es Mittagessen hat sich jemand an seinem Tisch, war jemand an seinem Tisch, wollte niemand bei ihm sitzen im Bus, haben mich Leute weggesetzt, weil einfach keiner mit ihm was zu tun haben wollte. Then we always running away from him. He won't where they normally camp, you see. Where anytime they want to do something. Or he was always alone. He said, but that did not bother him. He rejoiced in all. What did he do? He said the more they were doing, the more he was having more relationship with Christ. Verlassener er war, umso mehr hatte er Beziehung mit Jesus. And he was just enjoying Christ. He was rejoicing in the midst of problems. Inmitten von Problemen. What this world we call problem. Das, was diese Welt ein Problem that you know, if you're without Christ, you are supposed to hate that very place. Ohne Christus sollst du diesen Ort hassen. You see, you are supposed to hate the people even around you. Auch die Leute um dich herum hassen. Already you will say you will never go there. Du wirst auch sagen, ich gehe nie wieder. No, they cannot. They have to run away from you. Aber sie sollten von not you running away from them. Praise the Lord. Amen. Amen. This man said he was always that even later he now love it because instead of gossiping with them, saying all this irrelevant with them, he don't have time to study the word of God. Dazu er hat das genossen irgendwann, weil er gemerkt hat, krass, wo er jetzt genug Zeit, um zu lesen, um Bibel zu lesen, Beziehung mit Jesus zu haben. Ich muss nicht mehr mit Leuten, ich muss mich mit Leuten belustigen, bespaßen, ich muss mich mit Leuten mitlästern, ich kann einfach in Ruhe meine Beziehung führen. You know what they want, you know what they want. Weil man weiß, how they behave, their system. It never finish. It's always covered with the system of this world. Sie haben immer Spaß am Bösen. You see what they say, what they was speak, sagen, what, and that you know, even they are not joining you, they are not taking you along. It's the love of God. Deswegen, es ist sogar die Liebe Gottes, dass sie dich ausschließen. Er möchte nicht, dass, you see, to take you away dass from sie dich von ihm wegnehmen. Praise the Lord. Halleluja. You see, what do you do? Was tust du? He said, rejoice. Erfreue dich. Rejoice in persecution. Erfreue dich in der Versuchung. Rejoice in persecution. In der Verfolgung. You see, rejoice in whatever it is. Take alle. Your Bible. You see, just stop. Or if you have anything to listen to that is concerning Christ, just be listening to it and just let your heart rejoice. Und lass dazu, dass dein Herz sich freut. Praise the Lord. Halleluja. And this man said that was what he was always doing. Dieser Mann gesagt, das hat er die ganze Zeit he started reading the Bible from Genesis right into Revelation. Zu lesen. Er hat's von Anfang bis Ende durchgezogen. He said he was so occupied. Er war die ganze Zeit im Wort. Es war die Zeit seines Lebens. Praise the Lord. Halleluja. That you know, he said, but later they all came to him. Später sind sie dann zu ihm gekommen. You see, because you know, it's a matter of them, they start fighting themselves. Es ist eine Frage der Zeit, diese Klicken sich so selbst bekämpfen. You see, that's the system. Das ist das System. They will start hating themselves. They might be very good friends today. Einander zu hassen. You see, the man love me, it might appear that it seems they love one another. Heute sehen sie aus wie die besten Freunde und ob sie nicht untereinander können, aber gib ihnen ein bisschen Zeit. Satan never unites people without destroying. Weil der Teufel vereint nicht, er vereint nicht, wenn der Teufel vereint, hat er das Ziel wieder zu spalten. You see, you know, er vereint, um zu spalten. They're versammeln sich. They're one in Satan, not in, eins, not in Teufel, Christ. Aber nicht in Christus. And not in Christ. Nicht in Christus. Once you are one in Satan, wenn du eins im he will bist, surely do his job. Wird er sein Werk verbringen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. To help us to read verse 6 and 7. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen. Der Herr hilft mir und ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Denkt an die Leiter eurer Gemeinde. Ja, das ist Joshua 1. Joshua 1, 6 und 7. Sei stark und mutig, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und wirst es den Israeliten geben. Sei mutig und entschlossen. Bemühe dich darum, das ganze Gesetz zu befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche nicht davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. He's talking to you and me today. Er spricht zu dir und mir heute. All these words are for you and me. Diese Worte sind für dich und für mich. He said, be strong and of good courage. Sei stark und sehr mutig. Never give up. Gib niemals auf. No matter what. Egal was. For unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong All you need to do is just be strong. Sei einfach nur stark. Can you get it? Can you get it? Be strong. Don't allow the news. Whatever you hear. Whatever you know, the news that is coming to move you. Dich erschüttert. Be strong. Sei stark. And be unmovable. Sei unerschütterlich. Don't allow any news to move you. Lass nicht zu, don't allow any gossip to move you. Lass da rein. You may even hear the gossiping about you. Don't allow it to move you at all. Lass nicht zu, dass ich das praise the Lord. You see? Don't allow whatever. You know when God has revealed something to you, and around you like there is problem upon problem upon problem. He said, be strong and courageous. Wir sollen stark und mutig sein. Be strong and courageous. Stark und mutig. Don't allow what you see, the five senses, to move you. Lass dich zu, dass die fünf Sinne dich angreifen. He said, only be thou strong. Sei only stark. That's all I need from you. Das will ich von dir. Nur be strong. Sei stark. Amen. Amen. I'm very courageous. That thou mayest observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Can you see the secret of his kingdom? Das Geheimnis seines Königreichs. Is how to prosper in Christ's kingdom. Wie wir Erfolg haben. He's not walking and walking and walking. Wir arbeiten und arbeiten. He said to learn to obey and keep to all the commandments. We have a commandment. Wir haben ein Gebot. You see, today is no longer the commandment of Moses. Es ist heute nicht mehr das Gebot von Moses. The commandment of Christ. Das Gebot von Christus. Praise the Lord. Hallelujah. In third, is it? Let me see if I can get it. Amen. Amen. Amen. To place to. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Look at, go to, put something here, please, and go to 1 John. 1 John 3. From verse 22. Are we there, please? 22. So that you know the new commandment. Das neue Gebot. We have a new commandment. Wir haben ein neues Gebot. You see, the old and the new commandment. Das Alte und das Neue. The Old and the New Testament. Das Alte und das Neue. You see, there was the Old Testament. Es gab das. We now have the New Testament. Alte Testament, jetzt haben wir das Neue. And verse 22. And whatsoever you ask, we receive of him because we keep his commandment. He's talking about Christ. We keep Christ's commandments. Wir halten die Gebote von Christus. And do those things that are pleasing in his sight. What is pleasing in Christ's sight is faith, believe. Das, was Christus gefällt, ist der Glaube. Believe him. Ihm zu glauben. Trust him. Ihm vertrauen. Don't allow the five senses to distract your attention. Nicht zulassen, dass die fünf Sinne dich ablenken. You see, the Jairus, Jairus and the daughter, if you can remember. You see, there was a news that came, and that said that the daughter was dead. But Jesus said, only believe. Wie Jairus und seine Tochter, es gab die Botschaft, dass seine Tochter gestorben ist und dass es nichts mehr bringt, Jesus dorthin zu bringen, um Gebet zu bitten. Aber Jesus hat gesagt, glaube einfach nur. You see, what pleases him is you believe him. Das, was ihm gefällt, ist, dass du an ihn glaubst. Is commandment. Und das ist sein Gebot. Verse 23. Sase, can you help us to read it? Verse 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und dann an dein Leben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Can you see the new commandment? Kannst du das sehen? Praise the Lord. You see, the new commandment is no longer that of Moses. You see, it's now of Christ, you see. He said, and this is his commandment. that we should believe on the name of his son, Jesus Christ. Sein Gebot ist, dass wir an seinen Namen Jesus Christus glauben. Believe on Christ. Believe Jesus. Trust Jesus. Dass wir ihm vertrauen. Depend on him. He said that is the commandment. Das ist neue Gebot. You see, and love one another as he gave us commandment. Und wir sollen einander lieben, so wie er uns Gebot gegeben hat. And he now said in verse 24, and he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. Can you see it? How God dwell in us and we dwell in him also. You see, you live in him and he lives in you. He said, if you love, if you believe him, if you trust him, then if you love one another, because it is when you see Christ that you can even love one another. You see, if you cannot see Christ, you can never love one another. And he, verse 24 again, and he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. He said his commandment, that's Christ's commandment. Jesus' commandment is different from Moses' commandment. And hereby we know that he abided in us by the Spirit which he had given us. Praise the Lord. Amen. Back to that was 1 John 3, verse 22 to the end. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Back to Joshua 1. Zurück zu Joshua 1. It's a bit verse 7. Are we there? Only be thou strong and very courageous. Very, very courageous. Never to give up. Don't even think of it. Don't even imagine it. Don't imagine giving up. Don't think of giving up. Gebe niemals auf und denke auch nicht mehr daran. Don't allow it to come into your mind at all. You see, giving up is not it's not Christ at all. Aufgeben ist nicht von Christus. He said that thou mayest observe to do according to all the law. You see, which Moses, my servant, commanded thee. Can you see the difference between, you know, here is talk about Moses' commandment, and you see the New Testament talk about Christ's commandment. Das Neue Testament redet von Christus zu Boten. Praise the Lord. Halleluja. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever that thou goest. How to prosper in Christ's kingdom. How to prosper in his word. How to rule and to reign in his word, in Christ's word. Is by meditating on Christ both day and night. Allow him to be the one in your heart. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 8. This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night. What is meditation? People don't know what is meditation. He said, meditate in Christ both day and night. You know, when you are born again, if you are born again, you have Jesus in your spirit. But now, he's not talking about your spirit. He's talking about your mind. That you allow the Jesus in your mind to not come into your the Jesus in your spirit to not come into your mind. Praise the Lord. You know this world, you know when you are in your place of work, you worry, you think of things. Wenn du am Arbeiten bist oder in der Schule bist, dann denkst du über Sachen nach. Or when you are even lying down about to sleep, before you sleep, sometimes you cannot even sleep because of what people have done to you or whatever you have experienced that you did not like. Manchmal machst du dir Sorgen über Dinge und denkst darüber nach. Or things you even like. Auch über Dinge, die du vielleicht magst. But he said, meditate in my word. Aber du hast trotzdem immer noch. You know, the same mind you used to worry is the same mind you used to meditate. Dieselben Gedanken, mit denen du Die Sorgen machst du auch dieselben. Only don't tell every place. They don't not allow Christ to not be that very place that world is supposed to be. Das Christus Dasein, wo eigentlich die Sorgen sind. You know, in the natural world, people will not be surprised. In der natürlichen Welt werden Menschen nicht, if you are worried about things. Überrascht, wenn du dich über Dinge sorgst. You see, if you are worried about how people are treating you, the natural man will not even be surprised. Wenn du dich darüber sorgst, wie Leute dich behandeln, wer der natürliche Mensch nicht überrascht über diese Sorge. Praise the Lord. Halleluja. But Christ is surprised. Aber Christus ist überrascht. I will be surprised. Ich bin überrascht. Because you are what he have given you what to meditate on. Denn er hat dir etwas gegeben, worüber du nachsinnen sollst. If Jesus say I love you. Wenn Jesus sagt, ich liebe dich. The Almighty God. Der allmächtige Gott. The great I am that I am. The creator of heaven and Schöpfer earth. Von Himmel und Erde. The one that said he is the Alpha and Omega. Der Alpha und Omega ist Anfang the und one Ende. That gave you your life. Der dir dein Leben geschenkt this hat. The one that died for you. Der für dich gestorben ist. You see somebody that did not die for you is saying I don't love you. Wenn dann jemand, der nicht für dich gestorben ist, sagt, ich liebe dich nicht, ich kann dich nicht that leiden. That is just irrelevant. Der einfach unnötig ist. It doesn't mean anything er ist to you. Unwichtig. You see what? Which of the two are you going to listen to? Welche Meinung schätzt du mehr? Die Meinung von Christus oder die Meinung über diese Menschen? Praise the Lord. Halleluja. You know, if a president invites you and says, come and eat with me. Wenn ein Präsident dich einlädt und sagt, komm und iss bei mir zu Hause. And a penner will say, I don't want you. Und ein Obdachloser dich aber auf der Straße. What are you going to say? Are you going to be sad because a penner is saying I don't love you? Sag ich, or kann somebody, ich nicht leiden. You see somebody that is so irrelevant. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Wäre dir das wichtig, deine Meinung? Im Gegensatz zu der Meinung von dieser Person, die so eine große Position you hat. See, the whole president, the whole king, ein König. Come and eat with me. Komm und iss bei mir zu Tisch. You. Ich liebe dich. As somebody that is no name. Und jemand, der he's running hat, away from you. You just pity him. Will nichts mit dir zu tun or haben. Pity her. Einfach Mitleid mit dieser Person haben. I say, if Christ loved me, who are you? Du wirst sagen, wenn Christus mich liebt, wer bist du da? Du bist ja niemand. Praise the Lord. Amen. Meditate in Christ. Sinne über Christus nach. You see, if you want, if that worry want to come, what they are doing wenn to you. Sorge just allow Christ, meditate in Christ. Just remind yourself of how much he loves you. Erinnere dich daran, wie sehr er dich liebt. You see, he left heaven. Er hat den Himmel für dich verlassen. You. Because of you. Wegen dir. Not because of thousands of people, but because of you. Nicht wegen tausenden von Leuten, sondern wegen dir. You see, if you want to know if it is because of you, you remember Adam. Erinnere dich an Adam. Adam war alleine. He was alone. Er war der and Einzige God created hier. Everything for him. Und dennoch hat Gott alles für ihn erschaffen. There were not 1 million. Es waren nicht 1 million Leute. Es waren nicht Tausende. Es waren nicht Hunderte. He created everything and created Adam and said, have them. Er hat Adam so also erschaffen und gesagt, hier, das alles habe ich für dich erschaffen. Jesus hat das you see all those worry. You see, don't just replace them. Just say, Father, thank you for your love. Sag einfach, Vater, ich danke dir für deine Liebe. Your love is so wonderful. Deine Liebe ist so wundervoll. You are a wonderful father. Du bist ein wundervoller Vater. You love me and you came to save me. Thank you. Und bist gekommen, um mich zu retten. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said, the book of the Lord shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, then, after that, then, thou shalt make your way prosperous. He's revealing to us his secret. Er offenbart uns sein Geheimnis. The secret of Christ's kingdom. Das Geheimnis von Gottes Königreich. He said, don't meditate on those problems. Meditiere nicht, sinne nicht don't über die Probleme. Don't meditate on those worries. Über diese Sorgen. But meditate on Christ. Aber meditiere über Christus. How do you meditate on Christ? Und wie just über Christus nach? Indem du dich daran erinnerst, wie sehr er dich liebt. Und komm es, um für dich zu no sterben. Mother ever die for you. Keine Mutter ist für dich gestorben. I did not die for you. Ich bin noch nicht mehr für dich gestorben. Er ist der Einzige, der für dich gestorben ist. Praise the Lord. Halleluja. You see, that is how. You see, once you can remember all the time. allow to not be your lifestyle. Lass zu, dass das dein Lebensstil wird. Ist. You will never remember to be sad. Du wirst dich niemals daran erinnern, somebody traurig zu sein. To remind you. Jemand wird dich daran erinnern, was du heute traurig bist. You say, I didn't know you would remember. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, traurig zu sein. Everything. Obwohl all das and that's why I say you will prepare our table before our enemies. Sie wird uns den Tisch anrichten vor don't your enemy, but you will be enjoying before them. Vor ihnen. Because you are never sad. Weil nicht traurig bist. Because he's not moving you, whatever they are doing. Dich angre- instead of making, Satan designed it to make you sad, but because of Christ you rejoice. Das hat's gemacht, um nicht traurig zu machen, aber wegen Christus freust du dich. Can we get it? Praise the Lord. Hallelujah. Have not I commanded thee, verse 9, be strong and of good courage. You see, he's repeating it again and again. Be strong and of good courage. Be not afraid. Can you get it? He said, don't be afraid. Wir sollen uns nicht fürchten. Never be afraid. Hab keine Furcht. Neither be thou dismayed. For the Lord your God is with thee, whithersoever thou goest. Amen. Amen. Can we say amen to that? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Mark 4. Markus 4. There are secrets in Christ's kingdom. Es gibt Geheimnisse im Königreich von Christus. And you know, and if you do not know it, wenn du die nicht kennst, you know today people will want to replace it. You know when people are against you or you have one problem or the other, you know, they will look for a way to solve it naturally. Wenn Leute gegen dich sind, würde man heutzutage versuchen, es auf eine natürliche Weise zu lösen. You see, but Jesus has told us how to solve it. Aber Jesus hat uns gesagt, wie wir Dinge lösen wollen. He said, before those people hating you, bevor diese Leute dich gehasst you already have it. Hast du den Sieg schon. Praise the Lord. Hallelujah. Before they are rejecting you, bevor sie dich verweigert haben, you have already healed. Christ has already accepted you. Christus ist schon längst akzeptiert. You see, you are already a child of God. Schon ein Kind Gottes. They are hating you or they are accepting you. You cannot change your identity. Kann deine Identität nicht mehr ändern. It can never change your identity. Kann deine Identität nicht mehr ändern. It's always going to be giving them problems. Es wird ihnen immer Probleme geben. Because whoever fight you, weil wer auch immer Christ dich bekämpft, bekämpft Christus. Matthew 18. Praise the Lord. Hallelujah. He said, be careful of this little one that surrender to me. Be careful auf diese Kleinen, die sich mir hingeben. Beware of them. Nehmt euch in Acht vor ihnen. You see, be careful. Nehmt euch because in Acht vor ihnen. These little ones, weil diese Kinder, die Kleinen, die zu verärgern, die traurig zu machen, es ist besser, dich umzubringen, als das zu tun. Daddy, thank you. Let us go to Mark 4. Markus 4. Amen. Amen. Mark 4. Vers 11. Markus 4, Vers 11. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. You know you are enjoying the mystery of the kingdom of God right now. Wisst ihr, dass ihr das Geheimnis vom Königreich Gottes gerade genießt? You are enjoying his secret. Ihr genießt seine Geheimnisse. The secret that he kept for us. Die Geheimnisse, die er für uns aufbewahrt hat von Anfang an. That we are never sad. Und diese Geheimnisse bedeuten, dass wir niemals traurig sein werden und niemals entmutigt sind. Just as he said, he will not reject us, he will not leave us, he will not forsake us. We will not leave him also. Genauso wie er uns nicht verlassen wird, werden wir ihn nicht verlassen. Praise the Lord. Halleluja. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. There are mysteries in the kingdom of God. Es gibt Geheimnisse im Königreich Gottes. He said, unto you is given to know them. Euch ist es gegeben, sie zu kennen. Because you have Jesus. Weil ihr Jesus habt. Because you have the Holy Spirit. Weil ihr den Heiligen Geist And habt. Because you surrender to Jesus. Und weil ihr euch Jesus hingegeben habt. Because you surrender to the Holy Spirit. Weil ihr euch dem Heiligen Geist gegeben habt. Praise the Lord. Halleluja. A lot have Jesus. Viele haben Jesus. But they never surrender to Jesus. Aber sie geben sich Jesus They nicht surrender hin. To Moses. Sie geben sich Moses. They are born again. They pray the prayer. That's the meaning. Sie haben gebetet. You see, they pray the prayer, but it's not about Christ. It's Aber about es geht them. Nicht um Christus. Es geht ihn um sich selbst. You see, Moses is about you. Wenn du im Gesetz bist, geht es immer um dich selbst. You see, under law, you are the one walking. Du bist derjenige, der arbeitet. Der under Christ, it is Christ. Under grace, it is Christ. Aber in der Gnade, es ist Christus, der arbeitet. Praise the Lord. Halleluja. You see, if you are as a servant, als ein Knecht, if you are as under law, you will remain a servant. Im Gesetz wirst du immer wieder ein Knecht. Under law, you remain a servant. Du wirst ein Knecht and bleiben. You are never clean. Und du wirst niemals rein. Always, he's always begging, forgive me, forgive. Du wirst immer um Vergebung betteln. He's always forgive me, forgive. Du wirst immer wieder um Vergebung But betteln. But under grace. Aber in der Gnade. Just thank you for Danke Vater für die Vergebung. Thank you for loving me. Danke, dass du mich Thank you for being there for Danke, me. Dass du für mich Thank da you bist. For finish you finish all the job. Danke, dass du das. You said that you just rest from you. That's du hast gesagt, ich soll mich einfach nur ausruhen. Praise the Lord. Halleluja. Under law, you are a servant. Im Gesetz bist du und bleibst du ein Knecht. A servant begs. Ein Knecht bettelt. A servant is always a beggar. Es bleibt ein Bettler. You see, you remain a beggar. But under grace, aber in der Gnade, you are a son. Bist du ein Sohn. You see, you just say father. Du sagst einfach Vater. Father, thank you. Vater, ich danke you are dir. So wonderful. Du bist wundervoll. You know, he take care of his children. Er passt auch auf seine Kinder. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, because you are a son. Weil ihr Söhne seid. But unto them that are without Christ, die ohne sind, without the Christus, Holy Ghost, Heiligen Geist. They refuse to surrender to Sie weigern sich, Christus, Christus hinzugeben. They never, it's not about grace, it's about law. Es geht hier nicht um Gnade, it's not about what Jesus did for them. Es geht hier nicht um das, was it's Jesus about getan what hat, they do for Jesus. Sondern das, was sie für it's Jesus about machen. What Jesus, they are doing for people. Was sie für Leute machen. Or they are doing for God. Was sie für they Gott are doing machen. For themselves. Was sie für sich selbst see, tun. But it's about what Jesus did for us. Aber es geht grace. Um das, was Jesus für uns getan praise hat. Das ist Gnade. Lord. Halleluja. But unto them that are without, he's separating you from them. Ihr unterscheidet sie von ihnen. Ihr seid nicht so wie sie. He said you are different from them. Ihr seid nicht so wie sie. Unto you, then he now said unto them. For you to know that you are never the same. Du, damit ihr wisst, ihr seid nicht gleich. That even those in the world, you are not the same. You are not in the same category. Sogar die in der Welt, ihr gehört nicht zu ihnen. The unbeliever, those in the churchgoers, you know, there are lots of churchgoers everywhere. Es gibt viele Kirchengänger. You see, they just go to church. Sie gehen einfach they zur Kirche. They have no relationship with Christ. Aber haben keine Beziehung mit there Christus. They hate the truth. Sie hassen die Wahrheit. You see, whoever embraces the truth, they hate them. Sie hassen die Leute, die die Wahrheit akzeptieren. If you embrace the truth, they hate you. Wenn du die Wahrheit akzeptierst, hassen sie dich dafür. They reject you and call me. Und beleidigen dich, verfluchen dich. Oh my God. All these things are done in parables. He said, for you, it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables. They can never see it. Du kannst niemals erkennen. Because they refuse to allow their eyes to be opened. Denn sie weigern sich, ihre Augen zu öffnen oder sie öffnen zu lassen von Christus. He said that seeing they may see and not perceive. And hearing, they may hear. You know, they can hear the same message. Sie können die gleiche Botschaft they can hören. See the same thing. Sie können das gleiche that we see, you know, we are reading it now. We are seeing something. Wir lesen, they are seeing the same thing. We are reading the same thing. But they never believe. Aber sie glauben nicht. They can never believe. Sie glauben es nicht. We are reading the same place, but they never believe what is there because wir lesen die gleiche Stelle, aber wir, sie glauben nicht das, woran wir glauben. You see, they are hearing. They are hearing. They may hear. They may hear the message, the same message that you hear. Die du auch hörst. I'm not understand. Wir verstehen es nicht. understand it. Verstehen. Because they refuse to surrender to Christ. Weil sie sich weigern, sich Christus hinzugeben. Und sich dem Heiligen Geist hinzugeben. They hate the Holy Spirit. Sie hassen den Heiligen Geist. They might stay with them. The song we say, I want to follow Christ, but I don't want anything the Holy Spirit. Sie sagen, ich folge Christus, aber ich will nichts mit dem Heiligen Geist. Yeah, people that talk about Holy Spirit, they are liars. Leute, die ständig über den Heiligen Geist sprechen und lügen. Do you know water kill people? Wasser tötet Menschen, aber dennoch trinken wir Wasser. Money can kill people. Geld kann Menschen töten. And you still use money. Dennoch nutzen wir Geld. You see, the Holy Spirit, people misuse it. Leute missbrauchen den Heiligen Geist. It's true, they can misuse it. But you are not misusing it. Aber du missbrauchst es. You see, it's not your, even the Holy Spirit that you are misusing. It's not your own Holy Spirit. Und außerdem ist der Heilige Geist, den sie meint zu missbrauchen, nicht der wahrhaftige Heilige you Geist. You see, they have another Holy Spirit. Wir haben einen anderen Just Heiligen. As they have another Jesus. Genau, sie auch einen can anderen Jesus it? Folgen. Praise the Lord. Halleluja. Like Galatians won't talk about another Jesus. Let's go to Galatians 1. Galater 1. Praise the Lord. Hallelujah. We don't have the same Jesus. Wir haben nicht den gleichen we Jesus. Don't have the same Holy Spirit. Nicht den what they are rejecting is not my Holy Spirit. Das, was sie verweigern, ist mein Heiliger Geist. They don't know my Holy Spirit. Sie if they know my Holy Spirit, if they know my Jesus. Wenn sie meinen Jesus kennen, werden sie ihn nicht verweigern. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 1. Galater 1. Look at from verse 6. Vers 6. He said, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. The grace of Christ. Die Gnade von Christus. Is what saved us. Ist das, was uns errettet hat. Grace means he is the one that works for it. Gnade bedeutet, dass er derjenige ist, der dafür arbeitet. That you are just resting on aber du ruhst dich einfach auf ihn aus. Praise the Lord. Halleluja. He died for you, er ist für dich gestorben, so that you can live. Damit du leben he kannst. Became poor, er wurde so arm, that you are rich. Damit du reich bist. Can you get it? He was he took away your sicknesses er hat deine Sünden und Krankheit so weggenommen, that you remain, you have a divine health. Damit du in Gesundheit leben kannst. Praise the Lord. Halleluja. He said, then is verse 7, which is not another. But there be some that trouble you and will pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which have been preached unto you, let him be accursed. He said, we or an angel. Wir oder ein, sogar ein Engel. You know, here is you know, people worship angels. Leute beten Engel an. You see, here Paul is saying, we or whoever, even the angels, the angels of lies. Lügenengel sind überall. Preach another gospel to you. He said, let him be a cause. As we said before, so say I again, verse 9. If any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. Paul was after the gospel of Christ. Paulus ging es um das Evangelium von and that's why they hated him. So haben sie ihn gehasst. You see, he was after the gospel of Moses. Wenn es ihm um das Evangelium von Mose ging, they could have not even hate him. Hätten die Juden ihn vielleicht nicht gehasst. He was going from prison to prison. Er ging von Gefängnis zu Gefängnis. Wieso? He was preaching Christ. Weil er Christus gepredigt he hat. Was not saying it's not about you, but Christ. Gott, es geht nicht mehr um mich, sondern um Christus. He's now not saying it was not about Moses, but Christ. Es geht nicht mehr um Mose, sondern um Christus. He was not saying it is over with Moses. Es ist vorbei mit Mose. It is now Christ. Sonst geht es um and Christus. And you know, not those people that were after Moses. Also die Leute waren hinter Mose. You see, it was after that we all, it was all about Moses. It meant the gospel of Moses. But he was preaching another gospel, different from their gospel. Aber er hat ein anderes Evangelium gepredigt, das Evangelium von Jesus Christus. And he was hated. Er wurde gehasst dafür. As we said, therefore, verse 9. So say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. Praise the Lord. Hallelujah. Mm. Mm. They preached another gospel. Sie predigen ein anderes Evangelium. Of Christ. Das nicht das Evangelium von Christus ist. Verse 10. For do I now persuade men, O God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. I will not please man. Ich versuche nicht Menschen zu gefallen. But Christ aber Christus alone. Alleine. Praise the Lord. Halleluja. Let us go further a little bit. He said, but I certify you, brethren, about to help us to read 11 and 12. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern den durch eine Offenbarung Jesu Christi. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached to me of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Amen. Amen. But by the revelation, it was revealed to me by Christ himself. Es wurde mir offenbart durch Christus selbst. Revelation, you see, the mystery that Jesus said is to be revealed unto us. Das Geheimnis, was Jesus sagt, was uns offenbart werden soll. Then in verse 14 says, verse 13. For you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church. The religion, they persecute the church. They persecute Christ. Religiöse Menschen verfolgen Jesus. It's a religion, the Jews' religion. How that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. I profited in the Jews' religion. Above many, my equal in my own nation. Being more exceedingly zealous of the tradition of my father. No, the tradition of man. Die Tradition von Menschen. And not the tradition of Christ. Die Überlieferung von Menschen, aber nicht die Überlieferung that von of Christus. Christ, that of man. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace. It is by his grace. Durch seine Gnade. I am not qualified. Ich bin nicht qualifiziert, um hier zu sein. It is by his grace. Es ist durch seine Gnade. Praise the Lord. Halleluja. Without his grace, I ohne seine Gnade be here at kann ich nicht hier sein. That's what Paul is saying. Das ist das, was Paulus hier sagt. To reveal his son in me, that I might preach him among the hidden. Immediately, I conferred not with flesh and blood, neither went I up to Jerusalem. Verse 17. To them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Verse 18. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. Praise the Lord. You see, here he's telling that he did not learn it. You know, you learn things today. Du lernst Dinge heute. But today we allow the Holy Spirit to teach us. Heute lassen wir zu, dass der Heilige Geist uns etwas beibringt. The Holy Spirit is to reveal the truth to us. Der Heilige Geist soll uns die Wahrheit offenbaren. Here you come to learn. Du kommst hier, um zu lernen. You learn things here, you du lernst see? Dinge you hier. Hear the word of God. Du hörst das Wort but Gottes. And allow the Holy Ghost to help you to aber lass zu, dass der Heilige Geist dir hilft, das zu verstehen. God wants you go back home. Nach go nach Hause into bist. The message again. Geh nochmal in die you know, Predigt what you're hearing here is not everything. Was du hier hörst, ist nicht alles. You see, once you leave here, the Holy wenn Ghost weg will ist, be more wird der Heilige Geist dir noch mehr offenbaren. Praise the Lord. Halleluja, wenn du weiter darüber nachsinnst. Mark 4, back to Mark 4. Markus 4. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Verse 13. Markus 4, Vers 13. He said, and he said unto them, know ye not this parable? And how then will you know all parables? You know, sometimes Jesus is surprised of what we do not know. Manchmal ist Jesus verwundert über diese Dinge, die wir nicht wissen. And he will always say, you don't know this little thing. Sagen, ihr wisst diese kleine Sache hier nicht. You know, when people do not know what is born again, Leute nicht wissen, was wiedergeboren bedeutet. They don't know what salvation is all about. Sie wissen nicht, was Erlösung bedeutet. You know, when you ask, are you born again? They will say, I don't sin, I don't lie, I don't. They don't know what born again is. Sie wissen nicht, was wiedergeboren bedeutet. You see, Jesus will be surprised. Jesus ist verwundert. Just as he was surprised with, you see, Nicodemus. Genau wie über Nicodemus. That came to him. Dazugekommen. He's a ruler. A ruler, a whole, with his position, he could not, he did not know what born again is. Du bist ein Lehrer des Gesetzes, ein mit viel Weisheit und viel John 3, Vergangenheit. Und dennoch John weißt 3. du nicht, was wiedergeboren bedeutet. Praise the Lord. Halleluja. He always wants us to know and to understand. Er möchte, dass wir erkennen und verstehen. He said in a John 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Ein Oberster der Juden. One of their elders. Einer der Ältesten. You see, that's supposed to know things. Der eigentlich Weisheit haben sollte. He came to Jesus. Er kam zu Jesus. The same came to Jesus by night, verse 2. And said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no one can do these miracles that thou doest, except God be with him. You know, a religious man is saying, you are really from God. Ein religiöser Mann sagt, du bist wirklich von Gott. Because all these things you are doing, alles, no one can tust, do them, das kann niemand tun, from God. Sondern er ist von Gott. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. To be born again. Wiedergeboren zu sein. It's not just words that you speak. Nicht nur in Worten, die du sprichst. It is real life. So, you experience it. Du erfährst es am eigenen Leib. Es ist eine Erlösung, die du am eigenen Leib erfährst. A lot of us are not experiencing it. Viele Leute erfahren Erlösung nicht am eigenen Leib. We can say we are born again, but are we really born again? Sagen, wir sind wiedergeboren, aber sind wir es wirklich? Verse 4. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can you see a religious man talking to Jesus? Der religiöse Mensch, der zu Jesus spricht. Es geht nur um das Fleisch. It's all about the five senses. It's all about the natural. Es geht einfach nur how um die fünf Sinne und das Natürliche. Be born again when he's old? Wie kann jemand wiedergeboren sein, wenn er alt ist? Oh, Daddy, thank you. How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. We are born again. Thank God I'm born again. Thank God I'm born again. I love it. Thank God I'm born again. Gott sei Dank, ich bin wiedergeboren. You know, that they misuse it does not mean I'm not born again. Nur weil sie es missbrauchen, heißt nicht, dass ich nicht wiedergeboren bin. That they misuse it, that does not mean I should not be proud of being born again. Heißt nicht, dass ich nicht stolz darauf sein soll, dass ich wiedergeboren bin. Praise the Lord. You see, Jesus said, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. A change in the Spirit. Eine Veränderung im Geist. There must be a change in the Spirit. Es muss eine Veränderung im Geist geben. The old Spirit has to go. Der alte Geist muss and gehen. The new Spirit has to come. Und der neue muss kommen. Das ist Christus praise selbst. The Lord. Halleluja. That which is born of the flesh is flesh. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist you see, Fleisch. Born of mother and father is of the flesh. Geboren von Mutter und Vater natural ist Fleisch. Mother, natural father. Natürliche Mutter, natürlicher Vater. We know that John 6:63 said the flesh profited nothing. Wir wissen, dass Johannes 6, 63 sagt, dass das Fleisch nichts nützt. He said the flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. He said that the word that I speak unto you. Aber die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist. That you see, that is life. Und Leben. But he now said here, look at verse 6. Vers 6. That which is born of the flesh is flesh. It profited nothing. Das, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Es nützt nichts. You go to hell with it. Du gehst damit in die Hölle. And that which is born of the spirit. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. A change in the spirit. Eine Veränderung you don't im have Geist. Jesus in your spirit. Du hast jetzt Jesus in deinem Geist. Than the natural spirit. Es ist nicht mehr ein natürlicher Geist, Geist des Teufels. Praise the Lord. Halleluja. Mm. Then he said, marvel not that I said unto thee, you must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody that is born of the Spirit. Jemand, der aus dem Geist geboren ist, allows the Spirit to direct him. Lässt zu, dass der Geist ihn leitet. You see, it's not the Spirit is now your father and your mother. Der Geist ist jetzt Vater und Mutter für the dich. The Spirit is the Word of God. Und der Geist the Word of Christ. Gottes Wort, das Wort von Christus. You see, that Christ said, he said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Er sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. And if you are born of this world, wenn du geboren bist, this world aus diesem Wort, your father, your mother, your friend, your auntie, your cousin, you see. Das Wort alles für dich. He talks about born of flesh, you see. In verse 6, he said, that which is born of this flesh is flesh. Das, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, Geist. You were not born of the flesh. Wir waren einmal aus dem Geist geboren. Born of the spirit. Aus dem you now have another parent. Wir waren aus dem Fleisch geboren, aber jetzt sind wir aus dem Geist geboren. Wir haben neue Eltern. When you were born of the flesh, you have parents. Als du geboren wurdest, aus dem Fleisch hattest du Eltern. Aber jetzt bist du aus dem Geist geboren. You now have another. Du hast jetzt neue Eltern, Gottes Wort. Verse 9. Nicodemus answered and said unto him, how can this be? How can these things be? He cannot understand it. A religious man cannot understand it. Ein religiöser Mensch Jesus kann es verstehen. Answered and said unto him. So help us to read verse 10. Jesus erhielt und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. And I am master of Israel and knoweth not these things. He marveled. You know, Jesus is surprised. Jesus verwundert. Upon your position. Obwohl er in einer großen Position. You have a lot of followers. Du hast viele Nachfolger. People that look up on that, they're not used like Pope today. Wie der Papst heute. I even want to ask him, are you born again? Für den Jens, what bist du wieder again? Geboren? Was bedeutet what is salvation? Was bedeutet Erlösung? You know, people are not millions, I don't know. Let me say millions of people they follow him. Millionen von Leuten folgen ihm. He's talking, people are crying. Er redet und Leute weinen. People want him to touch them. Leute wollen von ihm berührt werden. But Jesus here is saying, "And I, Master of Israel, I know these things." Praise the Lord. Hallelujah. Organized religion. Organisierte Religion. You can't know the kingdom of Christ. Damit kannst du das Königreich Gottes niemals because verstehen, weil die Wurzel davon teuflisch ist. Their root is Satan. Ihre Wurzel ist teuflisch. Verily, verily, I say unto thee, we speak that which we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? You know, salvation, talking about salvation is just earthly things. That's what Jesus is saying. Yiddish. You see, for your spirit to be changed, Jesus is just saying, it's earthly things. Sein Geist verändert wird, ist Yiddish. It's like, if you don't know A, how are you going to know B, or C, or D, or, you see, how are you going to know them? Wenn du das A nicht verstehen willst, du das B und das C verstehen können. If I have told you earthly things, and you know and you believe not, how shall you believe? If I tell you heavenly things. And no man had ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Daddy, thank you. Then he now spoke about his death. He now talked about his death. Death is death in verse 14. Über seinen Tod. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Praise the Lord. Hallelujah. Talk about his death. Amen. Sein Tod. Amen. It is a mystery. Das ist ein Geheimnis. Go back to Mark 4. Markus 4. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 4. You know, here Jesus was using natural things to teach them heavenly things. Jesus hat ihnen natürliche Dinge, genutzt, um ihnen himmlische Dinge zu erklären. Using natural things to teach them heavenly things. Er hat natürliche Dinge genutzt, um himmlische Dinge zu Just erklären. Just as he was also speaking to Nicodemus, Nicodemus, he said, if you cannot believe earthly things, how can you believe heavenly things? Kannst du an himmlisches glauben? Then Jesus now said, the sower sowed the word. And these are they by the wayside. Let us go to verse 22. Amen. Amen. Markus 4, 22. Let us go to verse 22. He said, there is nothing hid which shall not be manifest. Neither was anything kept secret, but that it should come abroad. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He's revealing himself to us. Er offenbart sich uns. He doesn't want them to be hidden from us. Er möchte nicht, dass es verborgen ist. We will not go into that this very place now. Maybe later. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Matthew 13. Matthäus 13. Matthew 13. From verse 9. Matthäus 13, Vers 9. He said, what he has to hear, let him hear. And the disciple came and said unto him, what speakest thou unto them in parables? He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Jesus always separate us from them. Jesus hat uns von ihnen getrennt. And always separate yourself from them. Deswegen unterscheide dich immer von ihnen. Know the difference between you and them. Dir und ihnen. Remember the difference between you and them. Erinnere dich an den Unterschied zwischen dir und ihnen. He wants us to remember, to always remember the difference between me and them. Wir sollen uns immer an den Unterschied zwischen ihnen und uns erinnern. You see, that if you can remember that, it will help you in your joy, in your peace, in your relationship with Christ. Wenn du dich daran erinnern kannst, wird es dir helfen in deiner Beziehung mit Christus. It will help you in your hating evil. Es wird dir dabei helfen, das Böse zu hassen. You know, if you are wearing a white dress, wenn du ein weißes Kleid trägst, and somebody just wearing a dirty dress, jemand trägt dreckige Kleidung, somebody else. You see, if you can remember that you are wearing a white dress, wenn du dich erinnern kannst, dass du weiße Kleidung trägst, it will help you to keep it white, es dir to helfen, keep it clean. Auch darauf zu achten, dass you will not want to sit down anywhere. Du wirst dich nicht auf irgendeine dreckige Packung setzen. Because you know that you are wearing something clean. Weil du trägst gerade etwas Sauberes. But if you see yourself as the other man that is wearing something dirty. Aber du denkst, du hast genauso wie die andere Person dreckige Sachen an. You see, you wear and as he's sitting everywhere, you will also sit anywhere. Genauso wie diese Person sich überall hinsetzt. Because you don't know the difference between you and them. Auf dem Boden. Can you get it? In der Pfütze. Praise the Lord. Du bist so different. Aber du tust das, weil du eben nicht weißt, was du anders, wer du bist. Aber du bist eben anders, weil du Jesus Christus hast. You are different from them. Du bist anders als die Welt. Praise the Lord. Verse Halleluja. 11. He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not given. You and them, you are different. Du und sie, ihr seid nicht gleich. God's children, we don't see ourselves different from them. Wir Kinder Gottes, wir sehen. We want to love what they love. Wir wollen das lieben, was sie lieben, das hassen. We want to value what they value. Wir wollen das wertschätzen, was sie wertschätzen. We compare ourselves to them. Wir vergleichen uns mit der Welt. You see, we always want to be like them. Wir wollen wie sie sein. We know what they want, give them joy. We want to have it too, so that we have the same joy. Und für die gleiche Freude, wie that sie haben. No, aber das ist nicht Jesus Praise Christus. Halleluja. Want us to know that we are so er möchte, dass wir wissen, them. Dass wir anders sind als sie. Amen. Amen. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away, even that he hath. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you believe you have, wenn du glaubst, dass du hast, wirst du mehr haben. But if you don't believe you have, also, wenn du nicht glaubst, dass du hast, klein, was du hast, wird dir weggenommen. If you believe you have, du glaubst, dass du hast, meditate in that word that you have. Sinne über das, was du hast, nach. You more will be added. Mehr wird dir hinzugeben. But if you don't believe you have anything, wenn du glaubst, dass du nackt bist, dass du leer bist, das Kleine, was du meinst, du besitzt, wird dir der Teufel wegnehmen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 13. Therefore, speak I to them in parables, because they see not, and hearing they hear not. But they have ears. Aber sie haben you Ohren. Can see their ears. Du siehst ihre you Ohren. Can see their eyes. Du siehst ihre Augen. But Jesus is saying they do not see, they do not hear. Sehen nicht und sie hören nicht. And that's why when you are preaching to them, they cannot get it. Wenn du ihnen predigst, können sie es nicht verstehen. That's why we also should always pray for them for their understanding. Sie sollten sie beten, dass sie verstehen, dass sie sich ihr Verständnis, öffnen. That their understanding. Dass ihr Verständnis sich öffnet. Jesus have to open their understanding. Jesus muss ihr Verständnis öffnen. Praise the Lord. Halleluja. And in then is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, by hearing you shall hear and shall not understand, and seeing you shall see and shall not perceive. For this people's heart is swathed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and should heal them. But blessed are your ears, for they see, and blessed are your eyes, for they see, and your ears, and for they hear. For everyone, for verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, and have not seen them, and to hear those things which you hear, and have not heard them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then from verse 18, he now revealed this. The mystery of the kingdom today, the mystery of the world. Hat er ihnen das Geheimnis vom Königreich offenbart? The mystery in the world. Das König, das Geheimnis. You know, he uses the natural to now help them to now know the supernatural. Um ihnen zu helfen, das Übernatürliche zu kennen. You see, verse 18. He revealed the mystery to them. You see, he was talking about seed. Er hat über den Samen gesprochen. But now he now talk about the word. Aber jetzt spricht er über das Wort. He said the seed is the word. Der Samen ist das Wort. Then he now explained to them the very meaning of the parable. Jetzt hat er ihnen die Erklärung von dem Gleichnis gegeben. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So let us go into it. That's this very because we still have a little time. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 18 of this same chapter 13. He said, hear you therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which receives seed by the wayside. Praise the Lord. Hallelujah. But he that received the seed into his stony places, the same is he that heareth the word, and annoyed with joy receive it. Yet hath he no root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He also that receiveth seed among the thorns is he that heareth the word, and care of the world and the deceitfulness of riches show the world, and he becometh unfruitful. Praise the Lord. Hallelujah. Here Jesus is telling us about foreground. Jesus erzählt uns über vier Böden. You know, as you hear the word of God, wenn wir Gottes Wort hören, you sow the seed in the word of God is being sown into you. Wird das Wort, wird Gottes Wort in dich hineingesät. It's been sown into your heart. Es wird in dein Herz hineingesät. And all this heart, they are the ground. Und all diese Herzen, die, all diese Herzen, die Böden. And you know, it is as if when you sow seed in the garden. Es ist so, als ob man nur einen Samen in den Garten einsät. You know, it's going to grow. Es wird wachsen. So also, as you hear the word. Genauso, wenn du das Wort hörst. The gospel of Christ. Das Evangelium von Christus. You are sowing seed into your heart. Du siehst einen Samen in dein Herz. And that's, you know, that's why Jesus always tells us that. He said that we are to be careful of what we hear. Ich sage, Jesus soll aufpassen mit dem, was wir uns anhören. He says, evil communication corrupt good manners. Denn, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. You know, the world, even the natural world outside, they are also seed. Selbst die Welt, da sind auch Samen. The words that people speak. Die natürliche Umwelt, wie sie die Welt spricht, das sind Samen. You know, if you listen to them, they will be sown. Ihnen zuhörst, wird dir das hineingesät. Faith comes by hearing. Der Glaube kommt durch das Hören. So also unbelief comes by hearing. So kommt auch der Unglaube durch das Hören. You see, following Satan comes by hearing. Dem Teufel zu folgen kommt durch das Hören. Rejecting Christ comes by hearing. Dem Teufel verweigern kommt durch Hören. They all come by hearing. All das kommt durch das Hören. You see, as you hear, you are sowing seed. Wenn du es hörst, into the soil, into your heart. Samen dein Herz. Yeah, it talks about four ground. Es geht um vier Böden. You see, four hearts. Vier Herzen. You see, how you receive is not how I'm going to receive. So wie ich das Wort empfange, ist nicht die gleiche, wie du es empfängst. We receive in different ways. Wir empfangen es auf unterschiedliche Weise. Because our hearts, you see, what you cannot get, I can get it. Das, was ich vielleicht daraus sehe, erkennst du nicht. You see, and as I saw it into my heart, wenn ich es in mein Herz sehe, yeah, it is going to be fruit. Wird es Frucht geben. He said it's going to bear fruit. Es wird Frucht erzeugen. Verse 23. But he that receiveth seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it. You hear it and understand it. Du hörst es und du verstehst es. Can you get it? Understand. You know, we are on the topic of understanding. You understand it. Du hörst und du verstehst. You see, understanding is very, very important. Verstehen in ist sehr wichtig im Königreich. You see how you understand it. Wie wir Dinge verstehen. I don't know if I'm even going to be asking, what do you understand about this or that? Ich werde sogar anfangen zu fragen, was ihr genau verstanden habt über verschiedene Themen. What do you understand about it? Was habt ihr darüber verstanden? Because there are some understanding that are so wrong, that how people understand the words of God. Denn es gibt Verständnisse, die so falsch sind. Über you know, das Wort there was a time I talked about mates, finding mates. Ich habe eine Zeit, wo ich darüber gesprochen habe, wie man heiratet, wie man and I said that eins wird in Christus. You love whoever God choose for you. Und ich habe gesagt, dass du die Person liebst, die Gott für dich auserwählt hat. And somebody here misunderstood me. Und jemand hat mich missverstanden. He thought that he would go and choose somebody. Er hat gedacht, dass es heißt, ich suche mir jemanden aus. Then he must love that person. Und ich muss diese Person lieben mit der Liebe von Christus. You see, it is not you choosing. Aber nicht du entscheidest. You never know the right person. Du kennst die richtige Person. You know when Adam, you know the only, you know what we call good. Das ist hier gut denn hier auf Erden. Is evil. Ist bösartig. Für Gott. We never know anything good. Wir wissen nicht, was gut ist. It's only Christ that is good. Nur Christus ist gut. He is the only one that know the good. Er ist der Einzige, der weiß, was das Gute ist für uns. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And he that receives seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some. And 104, some 60, and some 30. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Then in verse 24, now talk about another parable. Und 24 spricht über ein anderes Gleichnis. You see, all these things, Jesus was trying to help them to understand how the kingdom functions with, so that they can understand it. You see, he uses the natural thing to teach them what the supernatural things are. Er hat das Natürliche genutzt, um das Übernatürliche zu erklären. The kingdom of Christ is another. Das Königreich von Christus ist ein anderes Königreich. It's another, you see. In Matthew 2, go to Matthew, quickly go there. We have just some Matthäus minutes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 2. There's something Jesus wants you to know. Es gibt etwas, was wir wissen sollen. He wants you to know that his kingdom is another government. Wir sollen wissen, dass sein Königreich eine andere Regierung ist. That is so different from the natural government. Das ist anders als die natürliche Regierung. And in Matthew 2, verse 6. Matthäus 2, Vers 6. And thou, Bethlehem, the land of Judah, in the land of Judah, Thou art not the least among the princes of Judah. For out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Here, he said, a governor shall come. Ein Herrscher wird kommen. That will rule my people Israel. Der über mein Volk herrschen soll. The governor that know all the things of the kingdom. Ein Herrscher, der alles über das Königreich weiß. You see, that will not come and reveal the kingdom to us. Das Königreich uns offenbaren wird. And help us to know the mystery of the kingdom. Uns helfen wird, das Geheimnis vom Königreich zu erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Just like Micah also said, you see, Micah 5:2. Talk about Vers the government 2. Also. Let us go there. Regierung. Praise the Lord. Hallelujah. Micah 5, verse 2. It said, but thou, Bethlehem, Vers 2. Ephraim, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come. Comfort unto me. Sorry. Praise the Lord. Amen. Then let me read again. But thou, Bethlehem, Ephrath, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler of Israel, whose going forth have been from of old, for from everlasting. You see, a ruler. Ein Herrscher. Jesus is a ruler. Jesus ein Herrscher. Praise the Lord. Halleluja. The Bible called him a governor. Die Bibel nennt ihn einen Herrscher. Called him a ruler. Can you see? Ein Herrscher. Then also in Revelation, he also called him a governor. Amen. Offenbarung steht auch, dass er ein Herrscher ist. He also called him a ruler that will rule over his people. Dass er über seine über sein Volk herrscht. Praise the Lord. Halleluja. The kingdom is another government. Das Königreich ist eine andere. And you must learn the secret. Und du musst die Geheimnisse lernen. You must allow the Holy Ghost to teach you the secret. Zulass, dass der Heilige Geist dir die You see, we are in Matthew 13, and we have read, you see, that he said it's a mystery that needs to be revealed. In Matthäus 13 ist es ein Geheimnis, was offenbart werden muss. The Holy Spirit revealed the mystery. Der Heilige Geist offenbart. The mystery is not your opinion. Das Geheimnis ist nicht deine eigene it Meinung. It is Christ, the truth. Sondern Christus, der die Wahrheit it ist. It is not by reasoning. Nicht durch durch deinen eigenen Verstand. You see, you cannot get the mystery. You cannot understand the mystery. You cannot know it by reasoning. Du kannst das Geheimnis nicht verstehen, indem du einfach 1 plus 1 zusammenzählst. You see, it's not, you see, if you count it 1 plus 1, it can never mean anything to you. Wenn du es versuchst, mit deinem natürlichen Verstand zu greifen, wird es nicht klappen. It's like give, it shall be given unto you. Zum Beispiel, gib und dir wird gegeben. You see, 1 plus 1 is not 2 day. 1 plus 1 ergibt in diesem Fall. You see, once you give, it's minus. Weil du but he said it will be given. Who is going to give me? Ist es für dich eigentlich ein Verlust und kein Gewinn? Praise the Lord. Wenn du gibst, wer wird dir dann geben? You cannot get it with reasoning. Mit deinem Verstand kannst du es nicht verstehen. You cannot understand Christ's kingdom with reasoning. Evangelium von Christus nicht verstehen. Luke 24, verstehen. Verse 15. There is reasoning among themselves. You see, Luke 24. Lukas 24. Luke 24, verse 15. He said, and it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Praise the Lord. Hallelujah. But their eyes were holding that they should not know him. You see, with reasoning, you cannot know Christ. Mit deinem Verstand kannst du Jesus Christus nicht erkennen. He was with them. Er war bei ihnen. But they could not get him. Also they konnten ihn nicht erkennen. They did not know him. Sie haben ihn nicht erkannt. Why? Because so. With reasoning you cannot. You see, 1 plus 1 is not 2. Mit deinem logischen Verstand kannst du ihn nicht verstehen. 1 plus 1 can mean 100, can mean 1000. 1 plus 1 kann 100.000 bedeuten. Praise the Lord. Halleluja. Christ's kingdom is full of mystery. Das Königreich von Christus ist voll von Geheimnissen. Markus 4:13. Christ's kingdom is full of mystery. Das Königreich von Christus ist voll von Geheimnissen. And he said unto them, know ye not this parable? And how then shall you know all parables? Because his kingdom is full of mystery. Weil sein Königreich voll von Geheimnissen. If you cannot know this, wenn du das nicht erkennst, how can you know all that? Kannst du alles andere you see, if you cannot know A, how can you know B? Wenn du A nicht verstehen kannst, you see, it's because there are other mysteries. There are so many there. You see, if you cannot know the least, how can you know the most? Offenbarungen, die du erkennen musst. You cannot appropriate what you cannot understand. You cannot keep what you cannot understand. Du kannst nicht das behalten, was du nicht verstehst. And you cannot apply it. You cannot use it. Du kannst auch nicht das nutzen, was the du nicht verstehst. The key then is understanding. Also musst du eben verstehen. Jesus opened your understanding. Jesus hat ihr Verständnis geöffnet. In Luke 24, we are in Mark. Okay, let's quickly go to Luke 24. Lukas 24. Verse 45. Lukas 24, 45. They opened he. Their understanding, that they might understand the scripture. You see that? Der öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. He opened their understanding so that they can understand the scripture. Er hat ihnen das Verständnis geöffnet, damit sie die Schrift verstehen. You see, we have to pray that people's understanding müssen beten, be opened das Verständnis von Menschen geöffnet wird. Sie beten, dass ihr Verständnis geöffnet wird, dass der Herr ihnen hilft, das zu verstehen, was du zu ihnen predigst. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 13. Matthäus 13. Matthew 13, verse 51. Matthäus 13, 51. Jesus said unto them, Have you understood all these things? They say unto him, Yes, Lord. Did you get it? He asked them, Did you understand them? And they said, Yes, Lord. Because Jesus know that to understand this is very, very important. Weil Jesus weiß, dass Verstehen sehr wichtig ist. Please, if you understand things and you have there's a doubt in your heart, please always say it out. Wenn ihr etwas zweifelt, dann spricht es bitte an. Praise the Lord. Hallelujah. He asked them if they understood. The devil never bothered about any other thing apart from his greatest problem is our understanding Christ's kingdom. Das größte Problem vom Teufel ist, dass wenn wir das Königreich Gottes verstehen. See, the greatest problem for Satan is our understanding Christ's kingdom. Das größte Problem für den Teufel ist, dass wir das Königreich von Christus verstehen. He bothered a lot about your understanding. Dein Verstehen macht ihm Sorgen. He knows that once you understand Weil er weiß, dass wenn du es verstehst, it's over with him. Dann ist es vorbei mit the ihm. Devil does not care how many songs you sing. Dem Teufel ist egal, wie viele Lieder du singst. He doesn't care how many songs you sing. Wie viele Lieder du singst. He does not care how many prophecies you prophesy. Wie viele Prophezeiungen du gibst. You know, prophesying, that is preaching, you see. You can preach and preach and preach, but he doesn't even care about it. Du kannst predigen und predigen, aber ihm ist das egal. In Matthew 13, Jesus said, Satan is after your understanding. Denn in Matthäus 13 steht, dass der Teufel hinter deinem Verstehen her ist. He is after your understanding. Ihm geht es um dein Verstehen. You see, the devil does not care if you are born again. Teufel ist egal, ob du wiedergeboren bist. But don't never know the truth. Du sollst die Wahrheit nicht erkennen. Das ist wichtig. Pray, he doesn't care if you pray the prayer. Ihm ist egal, ob er das Gebet gebetet hast, aber erkenne die Wahrheit bitte nicht. He doesn't care how many gifts of the Spirit you have. Ihm ist egal, wie viele Gaben des Geistes du hast. How many gifts you have? Wie viele Gaben du hast? It, if you are filled with the Holy Ghost. Und du erfüllt bist mit you dem see, Heiligen if you Geist. Are filled with anything, he doesn't care. You ist das egal? You see, what he care about das, was is that wichtig don't understand the kingdom. Du sollst das Königreich nicht verstehen. You see, if you look at John, Johannes zum Beispiel. Praise the Lord. Halleluja. You see, John the Baptist. Johannes der Täufer. He was filled in his mother's womb. Im Mutterleib war er gefüllt mit dem Heiligen Geist. But when he was born, aber als er wieder he als er did not understand the kingdom. Hat er das Königreich nicht verstanden. Praise the Lord. Halleluja. And what happened? He doubted Christ. Was passiert? Er hat an Christus gezweifelt. Are you the one or are we to wait for another? Er hat gesagt, bist du der Christus oder müssen wir auf jemand anderes warten? This is somebody that God revealed Jesus to. He was the one that introduced Jesus to the world. Obwohl Johannes die Person war, die Jesus der Welt vorgestellt hat. You see, he was filled with the Holy Ghost from his mother's womb. Er hatte die Taufe des Heiligen Geistes schon in seinem Mutterleib. But he did not understand the kingdom. Aber er hat das Königreich nicht verstanden. And that was a big problem. Das war ein großes Problem für ihn. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We will stop there now, amen? Amen. And continue from here on Sunday, amen? Amen.